Es war ein sonniger Samstagmorgen, als die Nachbarin Sarah im Garten arbeitete. Plötzlich hörte sie ein lautes Stöhnen und Kreischen, das von der anderen Seite des Zauns zu kommen schien. Verwirrt drehte sie sich um und konnte es nicht glauben, als sie sah, dass ihr Nachbar, der berüchtigte Fickfred, seinen Penis vor ihr entblößt hatte. Scheiße, was zur Hölle machst du da, Fred? Rief Sarah entsetzt aus. Der notgeile Onkel grinste breit und antwortete mit einem kehligen Lachen: Komm schon, Süße, ich weiß, dass du es willst, ich werde dich richtig verwöhnen. Sarah war schockiert und empört über das unverschämte Verhalten ihres Nachbarn. Sie versuchte wegzulaufen, aber Fickfred war schneller. Er packte sie grob und drückte sie gegen den Zaun. Seine Hände wanderten gierig über ihren Körper, während er versuchte, sich zwischen ihre Beine zu drängen. Aufhören, Fred, lass mich in Ruhe, schrie Sarah verzweifelt. Aber der notgeile Onkel war nicht zu stoppen. Mit einem geschickten Griff schob er Sarahs Höschen zur Seite und drang gewaltsam in sie ein. Sie schrie vor Schmerz und Scham, als er aggressiv seinen harten Penis in sie trieb. Das ist doch krank, Fred, du wirst dafür büßen, schrie Sarah immer noch in Panik. Aber Fickfred kümmerte sich nicht um ihre Worte. Er genoss den Moment und trieb seine Begierde weiter voran. Sarah fühlte sich hilflos und gedemütigt, als sie von ihrem perversen Nachbarn missbraucht wurde. Endlich nach einer endlos erscheinenden Qual ließ Fickfred von ihr ab und lachte triumphierend. Er zog sich schnell wieder an und verschwand in seinem Haus, als wäre nichts passiert. Sarah blieb zitternd und erschüttert zurück. Sie wusste, dass sie etwas unternehmen musste, um sich und andere vor Fickfreds perversen Taten zu schützen. Mit zitternden Händen griff sie nach ihrem Handy und wählte die Nummer der Polizei. Ich wurde vergewaltigt, flüsterte sie leise in den Hörer, bevor die Tränen über ihr Gesicht rollten. Die Polizei lehrte schnell und verhaftete den notgeilen Onkel Fickfred. Er wurde für seine entsetzliche Tat zur Rechenschaft gezogen und Sarah erhielt die Unterstützung und den Schutz, den sie brauchte, um sich von dem traumatischen Erlebnis zu erholen. Fickfreds perverses Verhalten hatte Konsequenzen, aber Sarah würde die schrecklichen Erinnerungen an diesen Tag nie ganz loswerden können. Sie würde immer auf der Hut sein, um sich und andere vor solchen Monstern zu schützen.